Thank you. Vereinbarung. Keine Folklore-Musik, kein Gruppensing und keine Barbershop-Quartette nach 10 Uhr abends. Thank you. Thank you. ist Leife. Hardcore ist Leife. Hardcore ist Leife. Will, will. We'll be right back.